Natur, Gesetze, Phänomene. Einstein, Hawking. Das Weltall. Die Erforschung der schwarzen Löcher. Dunkle Materie. Fragen über Fragen und keine Antwort. Über das Geheimnis der Liebe.